einer Stadt an der Wolga erhebt sich ein Denkmal über Gräbern. Soldaten liegen hier, umkämpft jeder Meter Heimaterde. Sie gaben ihr Leben dafür. Kennt einen Brauch in jener Stadt, einen schönen, erhabenen Brauch. Nach der Trauung von Hochzeitspaaren gepflegt. Am Denkmal werden von der Braut Blumen niedergelegt.